Verstammelung. Ja, und ich bettel dich jetzt weg, denn du bist nur Dreck. Du bist ein Fleck ins Werk. Oh, seine Reime sind zu stark für mich. Tom Riddle, was ein alberner Name. Kein Wunder, dass du ihn umgeändert hast. Lord Voldemort klingt zwar ganz cool, obwohl Lord Loser besser zu dir passt. Seit Jahren versuchst du Harry umzubringen. Hast du es schon geschafft? No. Hast du nicht und darum merkt ihr, mein Freund. Dumbledore hat hier die Macht. No. Frisch Dumbledore. Und um dir jetzt den letzten Rest zu geben, besiege ich dich mit einem Freestyle-Rap. Oh nein, nein, bitte nicht. Hey, hey, Voldemort. Hey, mit dem Vornamen Lord, wie einfallslos. Ich piss mir in die Hose.